Kundgabe 674. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.11.1938. Prüfungen als Liebesgradmesser. Die Prüfungen, die dir der Herr sendet, sind gleichzeitig auch der Liebesgradmesser. Denn wie du diese überwindest und ihnen begegnest, so äußert sich deine Liebe zum göttlichen Heiland. Und die Gelegenheiten, die du versäumst, da du dem Herrn dienen kannst, sind immer eine Einbuße auch seiner Liebe. Denn der Herr ist in jedem Werk der Liebe gegenwärtig und weilt so nach immer da, wo ihm zuliebe gehandelt oder geopfert wird. Und so wird auch jede Unterlassung die Gegenwart des Herrn in Frage stellen. Es wird sich die Gottheit äußern in tiefster Liebe jederzeit, so nur das Herz des Erdenkindes gleichfalls liebewillig ist. Doch ein jeder Gedanke, der sich entfernt von dem, was allein Aufgabe des Menschen ist, wird auch eine Verminderung der Liebe des Heilands nach sich ziehen. Und es muss ein solches Kind dann ringen, um wieder in voller Liebe aufgenommen zu werden vom Herrn. Denn es gilt nur das eine, alles daran zu setzen, die Zuneigung des Herrn zu erhalten. Und dessen sei gewiss, dass sich aller Wille des Erdenkindes mit verstärktem Eifer dem Herrn unterstellen muss, soll der Herr Besitz ergreifen von ihm und das Herz eine bleibende Wohnstätte des Herrn werden. Darum soll euer Bemühen an erster Stelle sein, immer in Liebe zum Herrn zu erglühen, immer nur ihn als Wichtigstes im Leben zu erkennen und gleichsam alles andere hinten anzusetzen, um nur dem Herrn zuliebe tätig zu bleiben. Und so allein ist dem Erdenkind auch der Erfolg sicher. Denn der Versuchungen sind viele, und doch kann der Mensch diesen widerstehen, wenn er sich recht innig dem Herrn anvertraut und sich ihm und seiner Gnade empfiehlt, und dies besonders in Stunden des Kampfes mit sich selbst. Und es wird das innige Gebet stets eine Waffe sein gegen ein innerliches Verflachen, was für den Menschen die höchste Gefahr bedeutet. So ihr euch aber eingedenk seid, eurer wahren Bestimmung auf Erden, werdet ihr alle Versuchungen überwinden und euch hemmungslos dem göttlichen Heiland hingeben und somit auch in seiner Liebe verbleiben. Amen.